Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Omega Tau. Heute geht es um Vögel. Speziell um das Thema Vogelzug, ein in meinen Augen unheimlich spannendes Thema. Ich frage mich jedes Frühjahr und jeden Herbst wieder, wie schaffen es Millionen von Vögeln, unter anderem auch eben ganz kleine Vögel, diese weiten Strecken zurückzulegen, sich in unbekannten Gegenden zurechtzufinden und alle Gefahren auf ihrem Weg zu überstehen. Und wir hatten die Möglichkeit, mit einem Experten über dieses Thema zu sprechen, nämlich mit Professor Dr. Hans Winkler, einem Ornithologen aus Österreich. Also mein Name ist Hans Winkler und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Verhalten und der Ökologie von Vögeln. Unter anderem auch mit Aspekten des Vogelzugs und dabei interessieren mich vor allem Anpassungen im Körperbau an den Vogelzug. Das geht also von der Flügelform bis zur Größe des Gehirns und habe mich in letzter Zeit auch mit Veränderungen im zeitlichen Verlauf des Zuges beschäftigt, im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und an welcher Hochschule arbeiten Sie? Ich arbeite in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften an einem Forschungsinstitut, am Institut für vergleichende Verhaltensforschung der Akademie der Wissenschaften. Und ich lehre an den Universitäten Salzburg und Wien. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins Thema rein. Was ist denn überhaupt ein Zugvogel? Also ich habe natürlich so diese Laienvorstellung, es ist halt der Vogel, der im Herbst wegfliegt und im Frühjahr wiederkommt. Gibt es da irgendwie eine genaue Definition? Nein. Und das liegt daran, dass Ziehen oder Wanderungen bei Vögeln aus verschiedenen Ursachen stattfinden und immer wieder in der Evolution entstanden sind. Daher gibt es also nicht den Zugvogel an sich, sondern Vögel haben das Ziehen immer wieder erfunden, wenn man das so sagen darf. Aber was wir unterscheiden können, wir können Vögel unterscheiden, die tatsächlich immer in ihrer Heimat bleiben oder nur kurze Distanzen weggehen vom Brutplatz, um ein neues Revier zu finden, die nennen wir Standvögel. Wie kompliziert das beim Ziehen ist, zeigt schon, dass es auch Vogelarten gibt, die wir als sogenannte Teilzieher bezeichnen. Das sind Arten wie zum Beispiel unsere Blaumeise, wo nur ein Teil der Vögel wegzieht und der andere Teil bleibt im Brutgebiet. Also innerhalb einer Art, innerhalb einer Gegend gibt es welche, die ziehen und solche, die nicht ziehen. Ah ja, die Blaumeise, da dachte ich jetzt auch, das ist ein Standvogel, weil die eben, sieht man ja immer im Winter. Aber eben die Jungen und Weibchen und aber auch alte Männchen ziehen. Ah ja. Wir haben hier am Neusiedlsee etwa Vögel, die aus dem Baltikum zu uns über den Winter herkommen. Und dann unterscheiden wir sogenannte Kurzstreckenzieher. Das sind Vögel, die praktisch immer ziehen. Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder. Das sind Vögel, die bei uns hier in Mitteleuropa in der Regel im Mittelmeerraum überwintern. Mhm. Gelegentlich, es gibt auch einige, die nach Irland oder Südwestengland gehen. Dazu gehören teilweise Stare und bestimmte Teile unserer Mölzkersmücken, die aus Süddeutschland und Nordösterreich, die auch nach Irland ziehen. Und dann gibt es die Zugvögel, die uns eigentlich faszinieren, die wir als sogenannte Langstreckenzieher bezeichnen. Das sind von unserer einheimischen Vogelwelt ausgehend solche, die etwa über die Sahara fliegen, also erst südlich der Sahara ihr Wintergebiet haben oder in Indien ihr Wintergebiet haben. Die über die Sahara fliegen, da fallen mir jetzt die Störche ein. Ja. Gibt es da noch weitere? Ja, wir müssen damit rechnen, dass fast die Hälfte unserer Brutvögel Zugvögel sind. Mhm. Und es gibt natürlich die Störche, die Schwarz- und die Weißstörche, unter den Greifvögeln der Wespenbussard, der sehr weit sieht, auch der Fischadler, der Kranich ist ein eher Kurzstreckenzieher. Dann viele Wartvögel, Schnepfe und Regenpfeifer, die zum Teil gigantische Distanzen zurücklegen. Seeschwalben, der Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler, Bienenfresser, Wiederhopf, Wendehals, also eine Spechtart, Schwalben, Fliegenschnepper, Grasmücken, Rohrsänger, Pirol, Neuntöter, unter den Ammern der Ortoland. Das ist keine vollständige Liste, aber Sie sehen, es gibt wirklich sehr viele Arten, die ziehen. Also ziehen ist unter Vögeln, vor allem der gemäßigten Breiten und der nördlichen Breiten ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Und welche von den genannten fliegen nach Indien? Unter den Fliegenschneppern gibt es einen, der nach Indien zieht, das ist der Zwergschnepper, den es in Deutschland nur in Teilen Bayerns gibt oder eben bei uns im östlichen Österreich. Auch der Karmingimpel, das ist also ein Finkenvogel, der zieht nach Pakistan, Indien. Das gibt ungefähr die Route wieder, auf der diese Arten ihr Brutgebiet ausgedehnt haben und in Europa eingewandert sind. Und das trifft bei vielen Zugvögeln zu, dass sie quasi ihre Einwanderungsroute rekapitulieren. Ah ja, okay. Gibt es auch schwimmende oder laufende Zugvögel, das heißt irgendwie flugunfähige Vögel, die trotzdem so eine Art Zugverhalten haben? Oder ist das nur für flugfähige Vögel relevant? Das ist natürlich nur für flugfähige Vögel relevant, aber auch hier kann ich schon eine kleine Einschränkung machen. Die Natur ist eben sehr kompliziert. Es gibt eine amerikanische Taucherart, also eben vergleichbar mit unserem Haubentaucher, der fliegt das Jahr über kaum, legt dann Brustmuskeln an, damit er ziehen kann, zieht dann aus dem kontinentalen westlichen Nordamerika in die Bucht bei Baja California, baut die Brustmuskeln wieder ab, schwimmt dann eine große Strecke Richtung Norden, baut wieder die Muskeln auf und zieht dann wieder zurück ins Brutgebiet. Ah ja, das ist ja aufwendig. Ja, aufwendig und zeigt aber auch gleichzeitig, dass Zugvögel sehr flexibel sind, was den Aufbau und Abbau von Organen betrifft. Also auch die Eingeweide können verkleinert werden, Verdauungstrakt und so weiter, Herzvergrößer. Also die sind sehr flexibel und stellen sich auf diese Leistungen ein. Mhm. Ich nehme an, es gibt Zugvögel auf allen Kontinenten. Also wir hatten ja jetzt schon alle genannt, da fehlt jetzt wahrscheinlich nur noch die Antarktis. Die Antarktis, also gerade unter den Meeresvögeln, gibt es natürlich Vögel, die meiste Zeit auf der Wanderschaft sind. Das ist ein weiteres Problem, warum man Zugvögel und solche Arten, die praktisch immer wandern, schwer unterscheiden kann. Viele Meeresvögel, denken Sie an die Albatrosse, die ziehen ihrer Beute nach, brüten nur kurz auf einer Insel und sind dann schon wieder praktisch den Rest ihres Lebens in der Luft. Und das gilt auch für viele Wartvögel. Und da gibt es natürlich Arten, die im Bereich der Antarktis brüten. Mhm. Wie viele verschiedene Zugvogelarten gibt es denn insgesamt? Es gibt etwa 9200 Vogelarten. Und wenn ich jetzt grob schätzen darf, davon vielleicht 2.000, 3.000 Zugvögel. Aber das ist eben wirklich schwer, kann ich das jetzt schwer so eine genaue Ziffer liefern. Ja. Nicht zuletzt deswegen, weil eben die Unterscheidung zwischen Stand- und Zugvögeln nicht immer ganz klar ist. Ja. Die meisten Vögel leben natürlich in den Tropen, die meisten Vogelarten kommen in den Tropen. Aber auch hier gibt es Wanderungen, die wir vielleicht nicht als Zug begreifen wollen, aber zum Beispiel Wanderungen, die den Regenfällen folgen oder Wanderungen aus den Gebirgen hinunter in die Ebene, etwa aus den Anden runter ins amazonische oder ins pazifische Tiefland. Das sind auch saisonale Wanderungen in den Tropen, die man auch als eine Art Zug bezeichnen könnte. Mhm. Und das ist bei vielen Arten nicht bekannt, daher ist es dann sehr schwer, genaue Zahlen anzugeben. Das Zugverhalten ist ja, soweit ich weiß, auch überhaupt nicht von der Größe des Vogels abhängig, oder? Also es gibt ja auch sehr kleine Vögel, die unheimlich weit fliegen. Es gibt Kolibris, die ziehen. Es gibt eine amerikanische Kolibriart, die also bis rauf nach Kanada geht und dann in Mittel- und Südamerika überwintert. Also um das kleinste Beispiel zu nennen. Aber auch bei unseren einheimischen Vögeln gibt es sehr kleine Vögel wie den Fitteslaubsänger, ein relativ kleiner Vogel, der ein Langstreckenzieher ist. Oder unsere Fliegenschnepper sind ja eigentlich auch nicht besonders groß. Ja. Und dann natürlich die großen Vögel, die Kraniche, Gänse sind Zugvögel. Oder in etwa mehr in kontinentalen Bereichen die Großtrappe, die zu den schwersten flugfähigen Vögeln gehört, ist in Zentralasien oder weiter im Osten auch ein Zugvogel. Also Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, dass die Wanderungsbewegung, wenn die Vögel ihre Brutgebiete vergrößert haben, dass die dann nachvollzogen wurden. Ist Vogelzug entstanden aus dem Folgen von bestimmten Nahrungs-, also Insekten, oder wie ist der zustande gekommen ursprünglich? Da können Sie eine Konferenz von Wissenschaftlern in Aufruhr versetzen. Okay. Weil da gibt es natürlich verschiedene Erklärungen und vermutlich sind alle die verschiedenen Erklärungen richtig, aber nicht eben für alle Vögel. Eben weil Vogelzug aus so verschiedenen Gründen entstanden ist. Das kann eben reine Winterflucht sein, Flucht vor Nahrungsknappheit. Es gibt Arten, die nur ziehen oder abwandern, wenn es Nahrungsknappheit gibt. Denken Sie an bestimmte Häher und so weiter. Und es gibt Vögel, die eben den Regenfällen folgen, und da kann man sich vorstellen, dass das dann immer weiter hinausgezogen wird, bis sie dann in die gemäßigten Zonen kommen. Und wie Sie es angedeutet haben, nach der Eiszeit wurde ja Europa wieder besiedelt oder auch die Nordamerika. Da haben sich die Brutgebiete immer weiter ausgedehnt. Dann kommen die Trockenphasen, sodass die Sahara plötzlich als Hindernis dasteht. Die Sahara war ja nicht immer eine Wüste. Mhm. Und das sind natürlich komplexe historische Vorgänge, über die wir nur spekulieren können. Wir sehen es den Vögeln nicht so ohne weiteres an, ob sie Zugvögel sind oder nicht. Wir haben zu wenig Fossile, gerade von kleinen Vögeln aus der jüngeren Zeit. Man könnte aus dem Körperbau, und das ist eben ein Spezialgebiet, durchaus voraussagen, ob ein Vogel lange Strecken fliegen kann oder nicht. Mhm. Also daraus könnte man das erschließen. Das ist aber meines Wissens noch nicht geschehen. Das ist eine gute Idee, werde ich vielleicht in meinem nächsten Leben versuchen zu erforschen. Okay. Sie sagten jetzt gerade in der Eiszeit, das ist ja, also die letzte Eiszeit ist ja jetzt aus Evolutionssicht noch nicht so lange her. Genau. Aber es ist ja so, dass ein Vogel oder viele Vogelarten schon irgendwie, bevor es hier kalt wird, quasi wissen, dass sie jetzt los müssen. Das kann ja eigentlich nicht seitdem aus der Evolution entstanden sein, oder? Ja, natürlich kann es in der Evolution entstanden sein. Im Laufe der Zeit, Evolution geht ja in kleinen Schritten, nicht? Wenn ja. Dann setzen sich eben Individuen durch, die rechtzeitig abziehen. Und wie Sie es angedeutet haben, gerade die sogenannten Langstreckenzieher haben ein sehr genaues inneres Programm, das also festlegt, wann sie brüten, wann sie das Gefieder wechseln, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, und wann sie ziehen. Und das ist relativ unabhängig jetzt von den lokalen Witterungsbedingungen, natürlich völlig unabhängig von den Witterungsbedingungen im Zielgebiet. Tiere, die aus Afrika kommen, die wissen ja nicht, ob es bei uns wie jetzt noch Schnee liegt oder nicht, sondern die legen einfach los. Und vielleicht knapp vor einem Zielgebiet, wenn die Witterungsumstände sehr widrig sind, dann werden sie ein bisschen aufgehalten. Aber das Programm läuft ab. Es läuft über eine sogenannte innere Uhr ab. Mhm. Weiß man da irgendwie genauer, wie das, keine Ahnung, von den Organen oder physikalisch funktioniert? Oder kann man nur sagen, der Vogel weiß es halt irgendwie? Diese inneren Uhren sind natürlich sehr komplex aufgebaut, und da sind ja die deutschen Forscher sozusagen weltführend in der Erforschung dieser Probleme. Man weiß, dass eben solche inneren Zyklen ablaufen, auch ohne äußere Zeitgeber. Man hat die Tiere im Bunker gesperrt und so weiter und das beobachtet, äußere Reize ausgeschlossen. Wir wissen, dass es also eine innere Uhr gibt, die circa mit einer Periode von einem Jahr läuft. Das hat Eberhard Quiner, Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie ausgiebig untersucht. Die physiologischen Mechanismen, da gibt es eigene Gene, sogenannte Clock-Gene, die da wahrscheinlich involviert sind. Das ist eher komplex und in kurzen Worten schwer zu schildern, und ich bin darin auch nicht unbedingt jetzt der Experte. Ich denke, das ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie beim Menschen. Da hat man ja auch so Versuche gemacht, wenn der völlig unabhängig vom Tageslicht sich irgendwo aufhält, dass sich bei dem so ein 25-Stunden- Rhythmus einstellt. Genau, das haben Vögel auch. Das ist auch, das hat eben Aschoff in Deutschland, und Herr Quiner war ein Schüler von Aschoff, dieser sogenannte zirkadiane, also ungefähr ein Tag laufende Rhythmus, den gibt es natürlich bei Vögeln auch, der bestimmte Aktivitäten, ob sie tagaktiv, nachtaktiv, wann sie das sind und so weiter und so weiter. Mhm. Merkt man dann bei so einem Zugvogel, wenn man den irgendwie einsperrt und ihm weiterhin normale Nahrung gibt und so, dass der trotzdem dann zur entsprechenden Zeit nervös wird und eigentlich weg will? Genau, das ist ein Mechanismus, den man auf Deutsch Zugunruhe nennt und der auch in der englischsprachigen Literatur als deutscher Begriff verwendet wird. Das ist genauso eine Unruhe, und die ist besonders auffällig bei Vögeln, die tagaktiv sind, aber in der Nacht ziehen. Die kriegen dann plötzlich in der Nacht diese Unruhe, und das merkt man dann, wenn man im Käfig die Sitzästchen mit Mikroschaltern versieht, dass dann plötzlich in der Nacht eine Aktivität auftaucht. Und das ist genau eine der Methoden, mit denen man diese Abläufe im Laboratorium misst. Genau diese Zugunruhe ist ein sehr gutes Maß für die Bereitschaft eines Vogels zu ziehen und ist auch ein indirektes Maß für die Zugstrecke, die ein Vogel zurücklegt. Je länger er unruhig ist, desto länger zieht er auch. Ah ja, okay. Nehmen wir mal an, er hat die Möglichkeit zu ziehen. Woher weiß er dann, wo er hin muss? Auch das ist angeboren, es wird natürlich auch intensiv untersucht und das untersucht man auch im Käfig, indem man auch feststellt, in welche Richtung quasi diese Zugunruhe geht. Und da weiß man, dass das den Vögeln angeboren ist. Die wissen also, in welche Richtung sie zu fliegen haben und tun das auch. Diese Richtung dreht sich, wie zu erwarten, beim Wegzug, also im Frühjahrszug, wenn sie wieder nach Europa fliegen, um, auch im Käfig. Mhm. Und das ist ebenfalls ein Mittel, mit dem man Vogelzug erforschen kann. Da kann man nämlich auch erforschen, wie die denn die Richtung bestimmen. Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Das wäre sicherlich eine der wichtigsten Fragen und eine der Fragen, die natürlich auch sehr spannend ist. Und so viel wir heute wissen, sind da mehrere Mechanismen beteiligt, die gegeneinander auch geeicht werden. Die Vögel sehen zum Beispiel, wo geht die Sonne unter, eichen danach dann möglicherweise den internen Magnetkompass oder verwenden diese Kompasse, um den Sternenkompass zu eichen. Sie können sich auch nach den Sternen richten. Aber einer der wichtigsten Mechanismen ist der sogenannte Magnetkompass. Mhm. Dass Vögel sich nach dem Magnetfeld der Erde orientieren, aber nicht nach der Polarität, also nicht nach Nord oder Süd. Sie können Nord oder Süd nicht unterscheiden, sondern sie unterscheiden die Richtung, die Vertikalorientierung, also in welchem Winkel das Magnetfeld zur Erdoberfläche steht. Ah ja. Das ist natürlich in verschiedenen Gegenden unterschiedlich und dann können Sie das quasi als Methode verwenden, um sich richtig zu orientieren. Und das ist angeboren oder müssen die das lernen? Das ist angeboren und sind sicherlich Lernkomponenten auch dabei, mhm, obwohl das jetzt noch nicht im Detail auseinandergenommen ist. Aber ein Hinweis ist schon, dass die Vögel, die, wenn sie zurückfliegen, eine andere Route fliegen und in der Regel eine direktere und kürzere Route als beim Wegzug. Das ist ein möglicher Hinweis darauf. Und viele Zugvögel, die Vögel, die ziehen, lernen auch den Ort von Zwischenrastplätzen oder von Winterquartieren. Das sind vor allem tagziehende Vögel, die im sozialen Verband fliegen. Da lernen die Jungen von den Alten quasi, wo sie hinzufliegen haben. Bei den meisten Arten ziehen die Eltern zu einer verschiedenen Zeit als die Jungen. Also kann es solche Informationsübertragung überhaupt nicht geben. Ja, also das gibt es ja auch, dass die Jungvögel vor den Alten schon wegfliegen. Genau. Und mit diesem Magnetkompass ist dann aber keine Orientierung in Ost-West-Richtung möglich, oder? Ja, es ist eine Orientierung in eine bestimmte Richtung. Wenn ich mal weiß, wie das Magnetfeld aussieht, kann ich mich in jede Richtung orientieren. Ah, okay, ich dachte, das sei jetzt quasi, wie soll ich sagen, symmetrisch auf jedem Längengrad. Aber das heißt, man weiß dann tatsächlich alle Richtungen. Ja, ja. Okay. Und mit welchem Organ geht das? Das ist natürlich auch ein sehr heißes Forschungsgebiet. Man hat bei Tauben, die meisten ja gar keine Zugvögel sind, die einzige Taube, die bei uns wirklich ein Langstreckenzieher ist, ist die Turteltaube, kleine Magnetitkristalle im Oberschnabel gefunden. Aber das, was zurzeit das Wahrscheinlichste ist, dass das ein Teil des Sehsystems ist und dass da Pigmente mit eine Rolle spielen, die den Sehpigmenten sehr nahe verwandt sind. Wir nehmen an, dass der Vogel quasi das Magnetfeld sieht. Ah ja. Man kann das auch stören durch bestimmte Lichtfarben, die dann das stören. Also diese Sehpigmente kann man das also wahrscheinlich machen. Und das ist ein sehr aktuelles Forschungsgebiet, in das auch vor allem deutsche Wissenschaftler an der Universität Oldenburg sehr involviert sind. Mhm. Und wie ist das, wenn man jetzt einen Vogel irgendwie einfängt und, weiß ich nicht, ein paar hundert Kilometer weiter wegfährt, weiß er dann trotzdem noch, wo er hin muss, wie so eine Brieftaube, oder ist seine Orientierung dann verloren? Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir unterscheiden nämlich zwischen Orientierung, das wäre also Festlegung der Richtung, und Navigieren, mhm, das Finden zu einem bestimmten Platz. Beides ist möglich. Einer der berühmtesten Versuche, die schon vor vielen Jahrzehnten gemacht wurden, mit Starren, haben gezeigt, also wenn man die dann nach Osten versetzt, bleiben die ihrer Richtung treu und das Wintergebiet ist dann auch um diesen Betrag versetzt. Ah ja. Aber das gilt nicht unbedingt für alle Zugvögel. Und es kommt darauf an, wie weit das Gebiet kennen und so weiter. Aber die meisten Zugvögel spätestens beim zweiten Mal, wenn sie ziehen, navigieren, finden also denselben Platz wieder. Das sehen wir auch oft, wenn wir einen Vogel in einem Jahr fangen, am Herbstzug, dass wir ihn im nächsten Jahr im selben Netz an derselben Stelle wieder fangen. Mhm. Das ist ein Hinweis darauf, dass also diese Zugroute doch wiederholt wird und dass er sich die auch eingeprägt hat. Mhm. Eine Frage, die wahrscheinlich für jede Vogelart anders zu beantworten ist, aber fliegt so ein Zugvogel dann ununterbrochen oder macht er längere Pausen? Auch das ist eine Sache, die sehr, sehr komplex ist und eben auch vom Flugstil abhängt. Denken Sie an die Vögel, vor allem große Vögel wie der Storch oder auch der Wespenbussard, die sind an Aufwinde gebunden. Ja. Die können nur zu bestimmten Wetterlagen fliegen, weil die wie ein Segelflugzeug in diesen Aufwindschläuchen sich hochschrauben und dann im Gleitflug zum nächsten Aufwindschlauch fliegen. Also die sind an bestimmte Wettersituationen gebunden. Auch die Vögel, die im Ruderflug, also die im Dauerflugbetrieb quasi fliegen, fliegen nicht bei Gegenwind und so weiter. Aber wenn ein Vogel in der Nacht zieht, dann fliegt er die ganze Nacht ohne Pausen. Macht dann eine Pause, kann je nach Fettreserven gleich am nächsten Tag weiterfliegen oder, wenn es eine günstige Stelle ist, sich eine Zeit lang auffetten. Also gibt es alles Mögliche. Und der Rekord ist natürlich die berühmte Pfuhlschnepfe. Das ist ein Wartvogel, den es in Nordamerika und auch im nördlichen Europa gibt, namens E7. Das ist also die interne Bezeichnung. Die ist 8 Tage nonstop geflogen. Und zwar 11.700 Kilometer. Das ist also der derzeitige Rekord. Und die muss dann aber irgendwie in der Luft schlafen, oder? Nee, sie fliegt durch. Also das mit dem Schlafen. Das geht nicht. Also wir wissen nicht, ob sie im Fliegen schlafen, aber was wir wissen von kleineren Drosseln, amerikanischen Drosseln, die von einem österreichischen Studenten in Amerika untersucht wurde, die legen dann so eine Art Sekundenschlaf untertags ein. Mhm. Die haben dann so kurze Schlafperioden untertags, also wenn sie in der Nacht ziehen. Für einen Tagzieher ist das ohnehin kein Problem. Mhm. Sie hatten vorhin schon von den Aufwinden gesprochen. Mhm. Das würde mich auch nochmal interessieren. Da nutzen die Vögel ja eben bestimmte Wetterverhältnisse letztendlich oder Windverhältnisse, auch um Kräfte zu sparen. Wie ist denn das mit den Aufwinden? Hat ein Vogel irgendeine Möglichkeit, um das quasi vorauszusagen, wo der nächste Aufwind ist? Oder muss der genauso wie ein Segelflieger suchen, bis er irgendwas findet? Also das weiß ich nicht. Also wie gesagt, das machen nur bestimmte Vögel. Ja. Und die gehen vermutlich auch anderen Vögeln nach. Das führt dann zu Massenkonzentrationen, wo etwa in Veracruz in Mexiko etwa 2 Millionen Vögel pro Herbst da zu sehen sind untertags, die sich da konzentrieren, also wo das Gebirge sich ans Meer nähert. Oder eine bekannte Stelle ist auch der Bosporus. Sie kennen vielleicht die Bilder, wo über Istanbul hunderte Störche und Bussarde kreisen. Ja. Ich nehme an, dass die Vögel natürlich auch zusehen, was andere Vögel machen und dann sich diesen anschließen. Mhm. Und dass auf die Art und Weise auch Unerfahrene sich an Erfahrene, die das schon einmal gemacht haben, anschließen und dass das dann tradiert wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jetzt ein Vogel irgendwie ein Gebirge oder sowas überqueren muss oder meinetwegen ein Meer, was schwierig ist, gerade bei schlechtem Wetter, dass der dann vielleicht auch irgendwie eine gewisse Vorhersage machen kann, ob das Wetter jetzt gerade so lange stabil ist, dass er diesen Übergang schafft? Naja, das glaube ich eher nicht. Okay. Also wir wissen also von Radaruntersuchungen, dass die Vögel bei günstigen Windlagen aufbrechen. Also sie brechen nicht bei schlechten Witterungsbedingungen auf oder bei Gegenwind. Aber es kann durchaus passieren, dass die dann in eine Wetterfront geraten und dann auch wieder zurückfliegen. Ah ja, okay. Und eben die Segelflieger, also die Thermiksegler, die fliegen nicht über große Wasserflächen, weil da gibt es ja keine Aufwinde. Mhm. Die müssen also die Küste entlang fliegen. Und die meisten Flügel, aber auch Vögel, das auch, ist auch eine Debatte noch unter Wissenschaftlern, vermeiden ja etwa bei den Alpen die Überquerung hoher Gebirgszüge. Mhm. Aber das gilt auch nicht für alle und es ist noch eine Debatte, wie genau das jetzt für alle Gebiete der Alpen gilt. Also in der Schweiz gibt es also Hinweise, dass die Vögel wirklich tatsächlich den orographischen Verhältnissen folgen. Scheint bei uns hier in Osten Österreichs nicht ganz so zu sein, aber das ist noch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Je nachdem, was das für ein Vogel ist und in welchen Höhen der sonst so fliegt, könnte der ja auch Probleme mit dünner Luft bekommen, oder? Ja, dünne Luft ist bei den Fluggeschwindigkeiten und bei dem sehr effizienten Flugapparat, Atmungsapparat der Vögel kein großes Problem. Nicht Vögel gibt es ja, die bis 5000 Meter Höhe in den Anden oder noch höher im Himalaya. Wir wissen, dass Gänse bis zu 8000 Meter hoch fliegen. Mhm. Da ist Sauerstoff natürlich schon ein Problem, aber bei der Fluggeschwindigkeit scheint das in Ordnung zu gehen. Die Vogellunge ist ja weitaus effizienter als unsere. Es gibt nicht sowas wie Restluft wie bei uns, sondern die Vogellunge wird dauernd durchströmt, und zwar in den kleinen Bronchien immer in dieselbe Richtung, sodass es auch keine Zwischenstopp durch Strömungsumkehr gibt. Also ein sehr effizienter Apparat, also wo der Sauerstoffaustausch auch wirklich schnell funktioniert. Also wie gesagt, ein biologischer Düsenantrieb quasi. You've gone. nehmen wir an, unser Zugvogel, welcher auch immer es ist, hat es geschafft und ist jetzt meinetwegen in Afrika angekommen und er ist jetzt vielleicht das erste Mal in Afrika. Woher weiß er denn eigentlich, wie er sich da verhalten muss? Also was er fressen kann, was die Feinde sind, wo er schlafen kann, solche Dinge? Da weiß er natürlich gar nichts und vieles ist natürlich angeboren, beziehungsweise während des Ziehens lernt man ja auch dazu und wir wissen, dass Vögel sich das, was sie während des Ziehens gelernt haben, dann ein Jahr später wieder reproduzieren können. Wenn er das Glück hat, noch einmal ziehen zu können, hat er schon gewisse Erfahrungen. Mhm. Sie können die Frage genauso auch hier stellen, wie weiß ein Jungvogel, der aus dem Nest fliegt, was er fressen kann, weil das, was er von den Eltern kriegt, sieht er ja kaum oder ist in einer etwas zermanschten Form nur zu sehen gewesen. Also auch da muss er lernen, also das Bewegung aussehen, also ein Insektenfresser wird Insekten fressen oder ein Fliegenschnepper wird sich auf fliegende Tiere stürzen und wenn die schlecht schmecken oder sich sonst bewähren, wird er sich das hoffentlich merken und dann beim nächsten Mal das Tier nicht mehr versuchen zu fressen. Also er wird das genauso über Versuch und Irrtum lernen müssen. Ja. Aber mit einem gewissen Schema. Viele Vögel stellen ja auch für den Zug oder knapp vor dem Zug und während des Zugs ihren Speisezettel um. Also sehr viele Insektenfresser nehmen während des Zuges sehr viele Früchte zu sich. Mhm. Und das spielt dann auch eine große Rolle für die Pflanzen. Die Samen dieser Pflanzen werden dann durch die Vögel verbreitet. Und so finden wir etwa im westlichen Mittelmeerraum, auf der Iberischen Halbinsel, sehr viele Sträucher, die gerade dann ihre Früchte präsentieren, wenn die Zugvögel durchkommen. Und das ist dann eine wechselseitige Hilfe. Die Pflanzen profitieren von den Zugvögeln, die Zugvögel profitieren von den Pflanzen, indem sie sie weiter verbreiten, züchten sie sich quasi auch schon ihre Nahrungsreserve, natürlich ungewollt. Ja. Gibt es auch Vögel, die sowohl im Winter- als auch im Sommerquartier brüten? So generell ausgesprochen nicht. Also es gibt bei Insekten, dass die an beiden Enden der Wanderung sich fortpflanzen. Zugvögel brüten tatsächlich nur eben in ihrem Brutgebiet. Aber es kommt natürlich vor, dass Zugvögel im Wintergebiet bleiben und dort anfangen zu brüten. Es gibt etwa in Südamerika Populationen, haben sich jetzt gebildet, in Argentinien, glaube ich, ist es, von der nordamerikanischen Form unserer Rauchschwalbe, die dort brüten. Auch Weichstörche können in Afrika brüten. Und bei den Blaumeisen, die ziehen, gibt es eine Tendenz, den nächsten Brutplatz in der Nähe des Wintergebiets zu haben und nicht mehr vollständig bis, sagen wir mal, nach Schweden zurückzuwandern. Und es kommt vor, dass aus Zugvögeln dann tatsächlich irgendwo residente Populationen werden. Die bleiben in den Tropen und werden dann dort zu einer Standvogelart. Das kann man mit Hilfe von phylogenetischen Analysen, sagen wir, zumindest sich erschließen. Gut, ich würde jetzt gerne zu dem Thema Erforschung des Vogelzugs übergehen. Wie werden denn die Zugrouten von Vögeln erforscht? Also ich denke, viel hat man wahrscheinlich früher über Beringungen gemacht, genau, und dann einfach geguckt, wo man die Vögel wieder gefunden hat. Aber da gibt es ja inzwischen bestimmt auch modernere technische Verfahren. Ja, nur zunächst, das eine ist natürlich die Direktbeobachtung, dass man besonders bei Großvögeln, dass man die sieht, eben unsere Störche, oder dass man sie zu einer bestimmten Zeit in einem tropischen Gebiet findet. Das waren, wie die ersten Explorer unterwegs waren mit ihren Flinten und eben dann einen einheimischen Vogel in Afrika geschossen haben. Zu einer bestimmten Jahreszeit lag dann der Schluss nahe, dass dieser Vogel sich nicht in den Schlamm eingegraben hat, hier in Europa, wie das noch Aristoteles beschrieben hat, okay, sondern offenbar in Afrika überwintert hat. Dann, Sie haben es erwähnt, kam vor etwa 110 Jahren die Vogelberingung dazu, erfunden von einem Dänen. Da wusste man schon sehr viel genauer. Heute verwendet man je nach Vogelgröße elektronische Hilfsmittel, etwa GPS-Sender oder Empfänger, die also die Route aufzeichnen, beziehungsweise solche, die ihre Route laufend über Satellit bekannt geben, sodass man sie über Satelliten verfolgen kann. Das geht bei größeren Vögeln, zum Beispiel eben bei Störchen, auch bei größeren Greifvögeln. Diese Geräte werden immer kleiner und kleiner. Die neuesten Geräte sind sogenannte Geolokatoren, die schon etwa nur mehr 1 Gramm wiegen. Die kann man auch schon auf Singvögeln draufgeben und die zeichnen auf die Lichtverhältnisse, Sonnenstand und die Zeit. Und daraus kann man dann mit 5 bis 10 Kilometer Genauigkeit berechnen, wo der Vogel war. Und daraus auch dann zum Beispiel die Zuggeschwindigkeit und solche Dinge berechnen. Und muss man die Geräte dafür wieder von dem Vogel runterholen? Genau, du musst den Vogel wieder erwischen oder in irgendeiner Weise das Gerät wiederfinden. Und wie wird es befestigt auf dem Vogel? Das ist so ein kleines, Strapse, die um die Beine und den Rücken gehen. So die Antenne schaut dann beim Rücken raus. Okay. Aber es ist außen, das wird also nicht implantiert, sondern es ist außen. Mhm. Dann gibt es natürlich weitere Hilfsmittel, wie man die Richtung bestimmt und so weiter. Da gibt es die Beobachtungen bei Mond, dass man ein Fernrohr auf den Vollmond richtet und zählt und feststellt, welchen Abschnitt des Mondes ein Vogel durchfliegt. Also als Schatten sieht man das, oder nicht als Schatten auf dem Mond, sondern man sieht das als dunklen Fleck, der da durch den Mond. Dann eben Radar, habe ich schon erwähnt, in verschiedenen Formen des Radars. Dann kann man mit Infrarotwärmekameras Vögel verfolgen. Man kann Mikrofone aufstellen, die Rufe in der Nacht der ziehenden Vögel aufnehmen und so feststellen, wie viele da gerade an der Stelle durchkommen. Also diese Möglichkeiten gibt es zusätzlich zu denen, die ich schon genannt habe. Und es gibt ja inzwischen wohl auch im Internet relativ viel Aktivitäten von Laien, die dann irgendwie registrieren, wenn sie einen bestimmten Vogel gesehen haben, halt zu welcher Jahreszeit oder schreiben einfach das Datum auf. Das ist ja vielleicht für die Forschung auch interessant. Ja, da gibt es ganze Netzwerke und vor allem gibt es bei größeren Vogelarten Ringe oder entweder am Hals, Halsbänder oder Fußringe, wo die Schrift so groß ist, dass sie mit einem guten Fernrohr, das jetzt sehr viele Vogelliebhaber ja schon besitzen, abgelesen werden kann. Ah ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Mit Hilfe dieser Daten wussten wir zum Beispiel vor 2 Jahren, als die große Diskussion um die Vogelgrippe ausgebrochen war, relativ gut Bescheid, woher unsere Schwäne zum Beispiel sind. Mhm. Weil da läuft ein größeres Programm, aber auch solche Programme laufen auch bei Störchen. Auch bei Störchen wird das gemacht. Möwen, also es gibt einige Vogelarten, wo man das vor Ort machen kann. Mhm. Und natürlich, seit langen Zeiten wird einfach notiert, wann der erste Zugvogel ankommt. Und dann kann man natürlich über den Kontinent gelegt quasi Grafiken der gleichen Ankunftszeit legen und somit die Welle des Vogelzugs über den Kontinent dann später grafisch auf Karten darstellen. Und solche Karten finden Sie auch im Internet. Wir hatten vorhin auch schon kurz über das Thema gesprochen, wie man die Sinne der Vögel erforscht. Vielleicht können Sie dazu noch genaueres sagen. Sinne kann man auf unterschiedlichste Art und Weise erforschen. Einerseits kann man im Verhaltensexperiment mal feststellen, ob ein Vogel eine Farbe sieht oder nicht. Im konkreten Fall bei einer Magnetorientierung zum Beispiel kann man den Vogel den Orientierungskäfig mit einem Magnetfeld umgeben, das Erdmagnetfeld aufhebt bzw. in eine andere Richtung dreht. Und somit, wenn dann der Vogel quasi auch seine Richtung ändert, dann weiß man, der Vogel muss einen Sinn haben für diesen Sinnesreiz. Es gibt auch genetische Methoden, die man feststellt, wo bestimmte Gehirnregionen, durch welche Hirnreize aktiviert werden. Man kann Elektroden einführen. Das wird aber in der Regel nicht also jetzt bei Zugvögeln gemacht, sondern das ist generell wie Sinnesphysiologen ihre Objekte oder Subjekte untersuchen, eben durch Ableitungen von den Nervenbahnen bis eben zum Verhaltensexperiment. Was würden Sie denn sagen, was im Moment die besonders spannenden Themen sind, die da in dem Umfeld Zugvögel untersucht werden oder wo viele Wissenschaftler dran arbeiten? Nun, sicher kriegen wir noch viele spannende Daten durch die sogenannte Telemetrie, also durch das Besendern von Vögeln. Also das ist sicher ein wichtiger Hinweis, dass wir überhaupt über den Umfang des Zugs und die Details mehr herausfinden. Und viel sehe ich auch noch in der Magnetorientierung, also in den Sinnesleistungen, wie das genau läuft, wie die das Magnetfeld sehen. Ein weiterer Aspekt ist eben wirklich auch die Fähigkeit der Vögelorgane zu verkleinern und zu vergrößern. Also wie sind die genetischen Mechanismen oder die physiologischen Mechanismen, wie das gesteuert wird. Mhm. Wie etwa zum Beispiel der Umstellung in der Nahrung. Das ist ja nicht nur eine Umstellung in der Nahrungsqualität, zum Beispiel von Insekten oder Früchten, sondern auch, was geschieht mit der Nahrung, dass der Vogel dann plötzlich fett wird. Mhm. Und zwar nur zu einer bestimmten Zeit wird der aufgrund von Nahrung fett. Also was sind die Mechanismen, die das steuern, dass einmal fett wird und einmal nicht? Und das brauche ich ja nicht sagen. In unserer zivilisierten Welt ist gerade das Fettwerden oder Nicht-Fettwerden ja ein sehr heißes Thema. Ja. ob das, was die Vögel machen und die Mechanismen, die die Vögel verwenden, dann auch sozusagen für uns umsetzbar ist oder anwendbar ist, das steht auf einem anderen Blatt, weil es auch verschiedene Fettarten gibt und nicht unbedingt das Fett, das auf unseren Hüften und unseren Bäuchen sich sammelt, nicht mit dem Fett, mit der Fetttyp identisch ist, den die Vögel verwenden, um ihren Zug zu speisen oder ihren Zug zu genug Energie zu versorgen. Das heißt aber, dieses Auf- und Abbauen von Organen oder von Muskelmasse ist etwas, was automatisch geschieht und ist kein Trainingseffekt? Nein. Ah ja, okay. Weil der Muskel muss ja vor dem Flug da sein und muss ja vor dem Flug aufgebaut werden. Das heißt, die fangen nicht 3 Wochen vorher an zu üben, sondern... Nein. Okay. Gut, das letzte Thema, was mich noch interessieren würde, wäre, von welchen menschlichen Eingriffen Zugvögel gestört werden, wenn die jetzt irgendwo entlang fliegen und plötzlich ist da ein großes Hochhaus oder eine große Brücke über irgendwie einen breiten Fluss, das es vorher nicht gab, lassen die sich von sowas irritieren? Ja, solange sie sehen, ist es kein Problem, nicht? Das größte Problem sind die nachtziehenden Vogelarten. Und da wissen wir schon seit, möchte ich schon sagen, Jahrhunderten, dass etwa Leuchttürme eine Falle für Vögel sind und sehr viele Vögel an Leuchttürmen verunglückt sind und noch verunglücken. Das geschieht in erster Linie dann, wenn Nebel herrscht. Dann gibt es eine gewisse Orientierungslosigkeit und dann fliegen sie zu Lichtquellen. Das kann man auch ausnutzen, um sie zu fangen. Aber das führt dann auch zu Desorientierung. Etwa bei Kranichen ist das beschrieben worden und auch bei vielen anderen Vogelarten. Eine andere Geschichte sind die Windparks. Da wissen wir schon von einigen Fällen, dass die Vögel irritiert werden und versuchen auszuweichen und so weiter. Also es gibt da durchaus solche Fälle und dann natürlich beleuchtete Hochhäuser, da gibt es natürlich auch viele Opfer. Also da gibt es viele so Beispiele und hängt wieder von der Art des Zuges, von den Witterungsbedingungen und von der Vogelart und Flughöhe und so weiter ab. Weiß man, warum das bei den Windparks ein Problem ist? Weil die sind ja jetzt eigentlich nicht hell und viel Fläche hat ja so ein Windrad auch nicht. Es bewegt sich halt. Bewegt sich halt, aber eben die Bewegung ist sozusagen ein Schlag in den Nacken. Es gilt nicht für alle Vögel. Also die weichen einfach den ganzen Park aus. Den Windparks sind ja beleuchtet wegen der Flugzeuge. Sie haben ja irgendwas Rotes oder irgendwas, das da blinkt. Ja. Die dürfen ja nicht einfach in der Landschaft stehen. Also insofern können die Vögel ausweichen. Aber es gibt eben Vogelarten, manche Greifvögel, die da empfindlicher sind. Fledermäuse sind da offensichtlich noch empfindlicher als Vögel. Die weichen nicht aus und können natürlich auch nicht die Bewegung eines solchen sich drehenden Rades, dafür hat die Evolution noch nicht vorgesagt, vorausberechnen, wann der Flügel dann ankommt und einen trifft. Nicht? Ach so, das heißt, die werden da tatsächlich erschlagen? Ja, von ja dem natürlich. Bild. Ah, okay. Ich dachte, die werden irgendwie in der Orientierung gestört. Nee. Okay. Mhm. Als Hindernis wird es wahrgenommen, also untertags, und die Vögel weichen natürlich aus. Mhm. Was ist mit großen Lärmquellen? Ja, da wüsste ich eigentlich nicht, dass das irgendwie auf den Vogelzug sich negativ auswirkt. Also ich wüsste, nachdem auch akustische Reize, soweit wir wissen, nicht verwendet werden, es gab zwar Spekulationen, dass Infraschall eine Rolle spielt bei der Orientierung von manchen Vogelarten, aber davon abgesehen spielen Geräusche keine große Rolle. Also ich wüsste von keiner Untersuchung, die also explizit eine direkte Störung jetzt für Zugvögel da gezeigt hätte. Und bei diesem Leuchtturm-Thema werden da irgendwelche Schutzmaßnahmen ergriffen? Ich meine, der Turm soll leuchten für die Schiffe, aber kann man ja, da genau, trotzdem irgendwas machen? Bei Nebel sollte er leuchten. Ja, ja. Also wüsste ich nicht, was da gemacht wird. Okay. Zu allerletzt würde ich gerne noch die Frage stellen, die sich eigentlich im Moment in jeder Diskussion irgendwie stellt. Das ist die Frage nach dem Klimawandel. Ja. Wie wirkt der sich denn aus auf den Vogelzug? Gibt es schon gravierende Veränderungen dadurch? Es gibt auch dazu natürlich schon einige Untersuchungen und es zeigt sich auch hier wieder mal, es ist kein einheitliches Bild. Es trifft Vögel, die etwa entlang der Küsten, etwa bei uns jetzt entlang der Atlantikküste, ziehen anders als solche, die mehr interkontinental ziehen. Es trifft Kurzstreckenzieher anders als Langstreckenzieher. Die Kurzstreckenzieher kommen tatsächlich etwas früher an und ziehen etwas später weg, weil die etwas stärker von den lokalen, den momentanen Witterungsbedingungen abhängig sind. Bei den Langstreckenziehern ist eher die Zugroute der entscheidende Punkt. wo Veränderungen gefunden werden. Also was für Witterungsbedingungen herrschen am Zug. Und wenn sich diese Großwetterlagen, zum Beispiel die berühmte nordatlantische Oszillation, sich verändern, einen Trend zeigt, dann würden natürlich auch bei den Zugvögeln solche Trends sich zeigen. Es gibt auch ein Phänomen, zum Beispiel, um wieder auf die Blaumeisen zurückzukommen, wegen des etwas milderen Klimas steigt die Population an Blaumeisen. Es können aber nicht so viele ein Revier einrichten. Mhm. Das heißt, es ziehen dann auch mehr ab, weil es mehr quasi überflüssige Blaumeisen gibt. Das heißt, obwohl Kurzstreckenzieher oder Teilzieher wegen des milderen Klimas eigentlich weniger ziehen sollten, ziehen sie mehr, weil einfach es mehr Meisen gibt. Also es gibt, das ist auch ein komplexes Netzwerk an Kausalitäten, die natürlich hochinteressant sind und an dem natürlich viele Forscherteams zurzeit sitzen. Mhm. Aber diese Veränderungen in den Ankunftszeiten, das sind in Mitteleuropa, in Westeuropa, in mehreren Studien, wir haben auch eine solche Studie gemacht, gezeigt worden. Also das ist ganz klar nachweisbar, dass es solche Veränderungen gibt. Aber eben von Art zu Art verschieden und muss praktisch wieder jeden Fall einzeln beobachten und analysieren, weil für einen neuen Töter, das ist eine kleine Singvogelart, die über Ostafrika, Arabien und der Türkei zu uns hereinzieht, gelten natürlich andere Verhältnisse als für einen Mauersegler, der entlang der Atlantikküste zieht. Gut, und langfristig, also wenn es eben auch zu größeren Veränderungen insgesamt in der Natur kommt, dann ist ja auch zu erwarten, dass sich einfach auch die Brutgebiete und so weiter komplett verschieben. Dann. Genau, genau. Auch da gibt es schon eben Modelle, versucht das vorauszusagen, mit Hilfe der Klimamodelle andere Modelle zu bauen, die Veränderungen der Brutgebiete oder in Europa zum Beispiel modellieren. Eine solche Studie wird gerade vom BirdLife International in Cambridge und gemacht. Das sind natürlich sehr grobe Analysen, aber sie werden gemacht, damit wir uns darauf einstellen können. Aber es werden natürlich auch neue Arten kommen aus dem Süden, die wir bisher nicht hatten. Mhm. Also ein sehr dynamisches System, und es war sicherlich über die lange Geschichte der Vögel, die ja schon mindestens 124 Millionen Jahre lang geht, hat es solche Klimaänderungen, massive Klimaänderungen ja immer wieder gegeben, und die Vögel haben sich darauf eingestellt. Die jetzige Klimaänderung zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass sie sehr rasch ist. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie schnell das geht. Ja. Von einer sehr gut untersuchten Art, der Mönchsgrasmücke, wissen wir, dass innerhalb von 7 Generationen schon das Zugverhalten genetisch verändert werden kann. Ah, ja. Die, wie wir es nennen, adaptive Antwort, die geht unter Umständen ebenfalls sehr schnell. Also da ist vielleicht die Skepsis oder der Pessimismus gar nicht so angesagt. Aber wir wissen das natürlich nicht. Und gerade für Vogelarten, die gefährdeter sind, die haben nicht so viele Variationen, an die Evolution ansetzen kann. Die sind da in der Evolution möglicherweise auch langsam und sind dann noch besonders gefährdet. Mhm. Das ist wie immer ein sehr komplexes Bild und ein sehr komplexes Beziehungsgefüge. Mhm. Okay, das war alles sehr interessant. Gibt es noch was wir aus Ihrer Sicht unbedingt noch hinzufügen sollen? Irgendwas, was Sie noch erzählen möchten? Vielleicht, dass eben im Herbst der Zug sehr viel länger dauert als der Frühjahrszug, also dass da die Vögel sehr viel schneller zurückkommen, 2 bis 6 Mal so schnell. Also im Herbstzug lassen sie sich Zeit, natürlich auch viele Jungvögel. Ja. Und ein Aspekt, den wir nicht angesprochen haben, der mir gerade einfällt und der ein bisschen mit dem Klima auch zu tun hat oder sehr stark mit dem Klima ist, dass natürlich die Vögel, die bei uns Zugvögel sind, auch ihre Bestandsentwicklung, ob sie jetzt zurückgehen, der Bestand, oder zunehmend auch oder sehr stark von den Bedingungen in Afrika abhängt. Also als diese große Trockenheit in der Sahelzone herrschte in den 80er Jahren, da sind auch unsere Singvögel sehr stark zurückgegangen, nicht zuletzt wegen der Witterungsbedingungen im Sahel und damit der Vegetationsentwicklung. Ja. Also die Tatsache, dass es Zugvögel gibt und dass etwa die Hälfte unserer Vögel Zugvögel sind, bedeutet auch, dass der Naturschutz und die Forschung grenzenlos sein muss. Mhm. Und dazu gibt es auch internationale Abkommen, wie etwa das Bonner Abkommen, wo auch immer mehr afrikanische Staaten eingebunden sind, dass eben auch der Naturschutz und die Forschung grenzüberschreitend sein müssen. Mhm. Wir können uns nicht sozusagen in einer Art kann Tönligeisten uns leisten. Die Vögel und andere Tierarten wandern, kennen keine politischen Grenzen und das müssen wir bei den Schutzbestimmungen, die unter Umständen von Land zu Land, bei uns in Österreich sogar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Wir müssen uns auch in unserem Instrumentarium beim Schutz und der Erforschung des Vogelzugs an diese Situation anpassen. Ja, das hilft natürlich nichts, wenn wir hier unsere Störche schützen und die dann in Afrika nicht überleben gefressen können. Werden. Ja, das ist richtig. Ja, und das heißt auch Kooperation mit diesen Ländern. Mhm. Und auch in der Forschung, sie werden dort nie etwas erreichen, wenn sie nicht auch lokale Forscher, lokale Interessierte mit einbinden. Ja. Und das erfordert internationale Zusammenarbeit. Und da gibt es ja viele Projekte, die genau das tun. So, das war ein schönes Schlusswort. Wir sehen also, dass auch der Vogelzug von der Globalisierung und vom Klimawandel beeinflusst wird. Danke an Professor Dr. Hans Winkler für die vielen interessanten Informationen. Und danke an euch fürs Zuhören und fürs Runterladen. Die Musik heute kommt wieder vom Podsafe Music Network. Vorhin von Paula Toledo, Fly Away. Und jetzt kommt noch von Jason Harrod, When I Fly Away. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0. Das bedeutet, ihr könnt den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden. Ihr könnt nichts ändern und ihr müsst auf die Quelle verweisen, also auf omegataupodcast.net. Für weitere Details siehe creativecommons.org. Die Musik ist vom Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook. Wir freuen uns über Feedback jeglicher Art, entweder als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 via E-Mail oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 1627. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.